Meine Damen und Herren, Sie hören heute Kellermanns Prozess von Karl Otto Mühl. Die Regie hat Heinz-Dieter Köhler. Marion. Hey. Na, stell mal ab. Ja. Ist denn was? Du hast wieder Fehlvernietungen dazwischen gefuscht. Das kommt doch raus. Warum hast du das gemacht? Du redest schon. Hast keinen Mund zum Reden, hm? Doch. Du brauchst nicht so zu gucken. Guck doch gar nicht. Kennen wir schon. Mach lieber deine Arbeit richtig. Was hast du denn nur dabei gedacht? Nichts als Vögeln im Kopf, stimmt's? Sie müssen es ja wissen, Herr Kellermann. Weiß ich auch. Das machen wir nicht. Wir flirten. Und wie geht das? Anders. Kann ich jetzt weitermachen? Was? Weitermachen. Ja, natürlich. Natürlich kannst du. Du bist ja zum Arbeiten hier. Was willst du denn noch? Ich glaube, Sie haben was gegen mich. Doch, hör doch auf. Ich glaube, du willst hier nur mit mir rumreden. Auf so Gedanken kommen Sie, Herr Kellermann. Kellermann. Nee, gib mir den Karl Berger. Karl? Ja. Du, ich wollte fragen, ob du neuerdings farbenblind bist. Ja, weil du mir farbige Einzelleisten geschickt hast. Was? Die ganze Kommission? Hat mir keiner gesagt. Ja, das war der Riedel. Das ist vielleicht ein Assistent. Da kann der nur gewesen sein. Ach, das ist doch Quatsch, ich kläre das. Die Falschen? Naja, die können wir schon irgendwann wieder verwenden. Ja. Marion, was willst du denn noch? Ich wollte fragen, ob ich das wegen den Fehlern schon diese Woche abgezogen kriege. Das wirst du schon sehen. Und gern deine Arbeit. Ich brauche das Geld. Ich habe der Jutta eine Jacke abgekauft und habe ihr gesagt, diese Woche zahle ich. Also diese Woche können sie nichts abziehen. Du weißt doch, dass so Änderungen immer erst eine Woche später auf dem Streifen sind. Auf den Kommissionskarten steht, mit farbiger Leiste. So. Steht da drauf? Ja. Dann freut dich wohl. Nee, freuen tue ich mich nicht. Aber es ist dann überall rum, was ich gesagt habe, hm? Sag mal, hast du Kram mit dem Jürgen seiner Schwester, Klaus? Nee, das ist doch längst wieder in Ordnung. Du isst aber nicht viel. Ah, ich habe keinen Hunger mehr. Du kannst aber schon mal einen Pommes frites haben. Boah, furchtbar. Nee, vielen Dank. Mir schmecken die. Ich weiß. Muss deinem Jürgen immer was Besseres mitbringen. Ach, der. Das will der doch gar nicht. Nee. Wisst ihr? Hat der Kellermann noch was wegen der Leisten gesagt? Naja, ich stand ja dabei, wie er gesagt hat, der Riedel hat's verbockt. Das lässt du dir einfach so gefallen? Ich muss da immer den Buckel für dem seinen Quatsch hinhalten. Nee, lieber still sein. Ist aber gut, dass du es mir gesagt hast. Kannst ja doch nichts machen. Hast du heute pünktlich Schluss? Jürgen, dann hole ich dich ab. Weiß ich nicht. Ich muss noch nach Gevelsberg, Messingband holen. Es geht aber schnell, ich nehme den kleinen Mercedes. Du kommst ja ganz schön rum. Die Marion muss auch aufpassen. Ich sage ihm ja schon nichts. Er merkt es aber doch, wenn sie was falsch macht. Die ist als Erste dran, hat er gesagt. Der schräge Sack. Ich pass schon auf. Brauchst nicht gleich Angst haben. Der kann auch mal einen draufkriegen, ohne dass er merkt, von wem. Ich finde den furchtbar, den Kellermann. Ach, der kriegt schon sein Pferd ab, du. Ich glaube, aus Frauen macht er sich nichts. Hast du eine Ahnung? Der guckt doch andauernd. Und deswegen macht er doch, was er will. Ja, das schon. Aber was der Jürgen sagt, ich soll versuchen, ihn aufzuregen. Also nee, ich weiß nicht. Aber vielleicht bringt es doch was. Ich krieg sicher bald die Papiere. Kellermann, den würde ich an deiner Stelle so angucken, als ob ich was von dem wollte. Und dann bist du sicher. Die denken dann an nichts anderes mehr. Ach, du weißt doch, was ich davon halt. Trotzdem, ich kenne die doch. Immer wieder fängst du damit an. Weil ich mir vorstellen kann, wie der spitz auf dich wird. Hey, sag mal, was machst du denn da? Hast du nichts zu tun? Mit sowas spielst du hier? Mit dem Stoffbär? Geben Sie ihn her. Da hänge ich dran. Du bist zum Arbeiten hier. Tu ich ja auch. Damit? Ist er denn nicht süß? Was soll denn der Quatsch? Ich dachte, Sie fänden das nett. Was? Wenn man was gern hat. Ja, Herr Rasch? Herr Kellermann, ging es morgen um 9? Wie? Ich denke, die Zeitaufnahmen sind doch alle gemacht. Wie oft wollen Sie das denn noch machen? Hören Sie erst mal zu. Ja, hier ist nichts mehr rauszuholen. Da sorge ich schon selbst für. Wer hat euch denn Floh ins Ohr gesetzt, dass hier noch was zu machen ist? Hier holt keiner mehr raus, keiner. Darum geht es doch gar nicht. So, worum denn? Wo die Nietmaschinen hin sollen. Wir haben 2 bestellt. Ach so. Also, das sind Zwillingsmaschinen. Das gibt ungefähr 2000 Vernietungen in der Stunde. Sind die doch bewilligt worden? Ich habe ausgerechnet, dass 3 Frauen frei werden. 3? Ja, wer käme da in Frage? Sie brauchen es nicht sofort zu wissen, es dauert noch ein paar Wochen. Aber wer sind denn so die Transusen bei Ihnen? Oh, also fleißig sind die ja alle bei mir. Klar, dass Sie für Ihre Leute einstehen. Nicht wahr? Doch, das ist bekannt. Ja, wie gesagt, also arbeiten tun die alle. Die Kleine da, die ist noch ein bisschen flapsig, aber die kriege ich auch noch hin. Wie heißt ihr nochmal? Marion Küpper. Aber die ist natürlich erst 14. Ich schreibe dir schon mal auf. Ach, ich würde die Kleine noch nicht... Hallo? Was ist denn Riedel? Was willst du denn jetzt? Sie bitte? Ich häng mal rasch ein, Herr Rasch. Also von mir aus morgen früh um 9. Gut. Ja. Ja, wo sollen die Mappen hin mit den falschen Leisten? Ja, deswegen brauchst du doch nicht extra reinzukommen. Ich komm nachher mal gucken. Moment, ich muss noch mit der Leiter dahin. Ich geb dir so einen blauen Karton. Er hat dich übrigens auf die Liste gesetzt. Ist nicht wahr. Du... Ich hau ihn auch mal in die Pfanne, schon wegen den farbigen Mappen, die er mir angehängt hat. Deswegen tun die ihm doch nichts. Da sagt er gleich, das war ein Irrtum. Mensch. Du, Mann. Die brauchen doch mein Geld jetzt zu Hause. Der Vater geht sowieso nicht mehr arbeiten. Hm. Ich red mal mit dem Jürgen. Oder du redest mal mit dem Kellermann. Ach, dann freut er sich nur. Kommt sich vor, wie wer weiß nicht was. Ja, was willst du dann machen? Weiß ich auch noch nicht. Ja, Riedel? Herr Kellermann ist da. So. Gut, richtig im Aus. Herr Kellermann? Ja, was ist? Sie sollen ins Sekretariat vom Chef. Ich? Sie. Was ist denn los? Was kann da sein? Weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht, was da ist. Müssen Sie denn was mitnehmen? Was? Nee, eigentlich nichts. Wenn Sie wieder nervös sind? Was, keine Ahnung, wie die sind. Wenn die mir dumm kämen, würde ich sagen, ihr könnt mich mal. Mhm, das sagst du jetzt. Nee. Finde ich überhaupt nicht. Was können die mir denn? Es gibt immer noch den Betriebsrat und das Arbeitsgericht. Erst bist du mal weg vom Fenster. Der musste zum Chef, der hatte ganz schön Manschetten. Im Ernst? Denkt man gar nicht. Was denkt man gar nicht? Naja, dass so einer Angst hat. Du denkst, so einem könnte keiner was, wie? Weiß nicht. Zählst du mal eben ab? Mhm. Da. Jetzt weißt du hoffentlich, wie der ist, oder? Meinst du das? Du weißt schon, wie ich das meine. Nicht? Als ob ich je was von dem gehalten hätte. Ich hab dir für morgen den grauen Anzug rausgelegt. Was? Ja, ist gut. Gibst du mal das Programm? Da liegt es doch. Ach ja. Morgen müssen wir wieder nach dem Friedel. Sie sagt, sie macht einen Marmorkuchen. Kann man ja nicht nein sagen. Also das macht mich ganz nervös, wenn du so da sitzt und weißt nicht, was du machen sollst. Wer sagt das denn? Woher weißt du das denn? Sieh doch, wie du nervös bist. Gleich kommt ja der Film. Hier sind noch Chips. Ich muss gerade an den Riedel denken. Als ich das mit meinem Vorunkel erzählte, da meinte er, das kann heute schnell gehen mit einer Blutvergiftung. Das hätte er wohl gern. Meinst du wirklich? Das ist doch klar, dass der gern meinen Posten hätte. Dabei ist er erst 31. Hey, dann muss er woanders suchen. Sonst ist er doch schon mal hier vorbeigekommen. Es hat ganz aufgehört. Ich habe das einfach nicht mehr gedeckt, als er letztes Mal während der Arbeitszeit was besorgen gegangen ist. Bums, ist das vom Pförtner an die Personalabteilung gegangen. Kannst dir vorstellen, was der denn auf die Rübe gekriegt hat? War das nicht ein bisschen hart? Aber der muss einfach mal einen Schuss vom Bug kriegen. Merkt das doch, wie er am Telefon beim Hünefeld immer so tut, als ob er alles besser wüsste als ich. Man darf die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. Muss er mal sehen. Jetzt macht er ruhig seine Arbeit und drängt sich nicht vor. Nein, ich mach das schon richtig. Suchst du was? Sag mal, was hast du nur? Ich werde nervös, wenn du so unruhig bist. Das ist bestimmt dein Bruder. Ewald. Ja, Else. Komm rein. Ja. Abend. Abend. Abend, Ewald. Ja, setz dich. Ja. Na? Warst du beim Arzt? Ja, ich wollte nur kurz reingucken. Willst du das Bein mal sehen? Hm. Hier. Och, mein Gott, schrecklich. Ganz schön lang, der Schnitt. Ja. Dafür hast du ja auch fein krank feiern können. Meinst du, das täte ich auch Spaß? Na ja. Typisch. Ich kann sowas nicht gut sehen. Sag mal, haben Sie dir tatsächlich gekündigt? Ja, deswegen. Nur deswegen, weil ich bei der Arbeit durch das Knie besonders unfallgefährdet bin, ist ja klar. Natürlich. Obwohl Sie dir wegen dem Knie allein nicht kündigen können. Was heißt das? Ich sag natürlich. Oder habe ich was anderes gesagt? Ich dachte, ich könnte vielleicht bei euch anfangen. Bei mir in der Firma? Ja, vielleicht im Magazin. Im Magazin, dachtest du? Ja, wäre da was zu machen? Es wäre doch vielleicht was für ein Ewald. Tja. Meinst du nicht? Willi, wo doch der Ewald doch so ordentlich ist. Der wäre doch da bestimmt am richtigen Platz. Du könntest doch auch noch eine Zeit lang auf arbeitslos machen. Kriegst prima Geld. Was willst du mehr? Ja, aber so redest du doch sonst nicht, nicht? Du arbeitest doch nicht gern, oder? Was? Ja, manche sind eben ein bisschen verwöhnt, von klein auf. Lassen auch bei anderen mal 5 Grad sein, damit die ihnen dafür nicht an die Karre pinkeln. Und für so einen soll ich mich in der Firma ansehen lassen? Ach, so meinst du das? Warst eben immer ein bisschen weich. Vor allen Dingen zu dir selbst. Ja, ja. Vielleicht nicht so ein Leuteschinder. Ewald? Das will ich nicht gehört haben. Naja, ich wollte das nicht so sagen. Wieso soll ich eigentlich Angst vor dir haben? Du kannst mir ja nichts. Du tust auch nichts für mich. Da kann ich doch sagen, was ich denke. Trotzdem hast du Angst vor mir. Hat der Riedel wieder was gesagt? Nee. Das läuft jetzt erstmal. Erst müssen die Maschinen kommen. So einfach rausschmeißen können die dich nicht. Doch, das können die. Wenn die sagen, man wäre nicht gut. Dann bist du eben mal arbeitslos. Und bleibst es auch. Ich finde das furchtbar. Was hast du denn? Was findest du furchtbar? Ach. Man denkt, man gehört dazu. Und auf einmal sagen die, wir wollen dich nicht. Du kannst gehen. Das ist doch überall so. Musst du mit rechnen. Das ist ja schon so, als ob Vater und Mutter einen wegschicken würden. Du weißt doch wohl immer, wo du mich findest, hm? Sicher. Oder? Ist das nix? Doch. Wollte ich auch gemeint haben. Steffi hat sich mit dem Wolfgang verlobt. Davon weiß ich nichts. Sie hat einen Ring. So. Naja, es ist ja auch egal. Ich dachte nur, du wüsstest es nicht. Besser ist es ja, wenn man weiß, dass man nicht allein ist. Dass man wenigstens das hat, wo sie sonst alles mit einem machen können. Ja, kann man ja mal machen später. Jetzt mit 14, da lachen ja alle nur. Stehst ja noch unter Jugendschutz. Wenn du dich nicht immer so anstellst, dann könnte man ja, meine ich, warum nicht? Bloß abends, da wollte ich auch weg zu den Jungs. Ich würde nicht in der Wohnung sitzen. Würdest du nicht? Dann hätte ich ein Gefühl, als kriegte ich keine Luft. Doch, das sind ganz prima Sachen. Was du nicht willst, kannst ja liegen lassen. Aber mein Mann hat gesagt, ihr könnt sowas brauchen zu Hause. Die Stola ist überhaupt nicht getragen. Die ist wunderbar. Unser Eins kommt ja nicht ins Theater. Ja. Du siehst immer den Wollschal an. Da werden die bei euch zu Hause auch einen Spaß haben. Hm? Toll. Sag mal, da musst du jeden Abend noch zu Hause arbeiten? Meistens, ja. Tun denn die anderen Geschwister nix? Die sind doch noch so klein. Sind dein Vater und deine Mutter wirklich so krank? Weiß ich nicht. Was haben die denn? Der Vater mit den Nieren. Und die Mutter? Ich glaube mit dem Herzen. Sie hat auch immer offene Beine. Hast du gesagt, dein Vater trinkt? So eine Bluse kann man immer brauchen. Danke. Wie? Manchmal. Verhältnisse sind das. Nee. Was willst du machen? Ja, guck dir die Sachen alle an. Werden dir sich freuen. Ach, die Socken liegen noch drüben. Ich hol sie eben mal. Nee? Wenn du Augen machen, war ich zu Hause, wenn du mit den vielen Sachen ankommst. Wenig nicht. Wir haben viel so Sachen bekommen. Die liegen alle bei uns im Keller. Ja, bist du denn noch normal? Warum bist du denn mitgekommen? Sie haben ja so angehalten. Ich? Ich wollte dir was Gutes tun, Mensch. Kann ja sein. Ja, das will ich aber meinen. Oder was sonst? Tat Ihnen ja auch ganz gut, ne? Hier, die Zipfelmütze können Sie auch aufsetzen. Steht Ihnen sicher gut. Ich setze Ihnen mal auf. Na komm, lass das doch. So, hier habe ich die Socken. Oh, was hast du denn auf dem Kopf? Ach, sieh hier. Das kann sie nicht alles tragen. Ich muss das eben mit dem Wagen hinbringen. Ach, da könnte ich doch mitfahren. Dass wir da mal gleich gucken auf dem Weg, wie es Friedchen geht. Ja, sehr gut. Du willst doch auch gern zum Friedchen, ja? Ja, klar. Vor lauter Lesen siehst du nichts. Lass den Stapler doch vorbei. Ach so. Nee, nun fahr schon. Haben Sie die Sportmeldungen gelesen? Was? Da haben die den Trainer in die Wüste geschickt. Ja, in dem Verein war auch immer was. Und den haben sie auch ständig schlecht gemacht. Ne? Da bleibt immer was hängen. Ja, wenn was dran ist. Weiß der Berger jetzt, dass sich das nicht war mit den farbigen Schienen? Ja, wird er sich schon denken. Es ist ja nicht gut, wenn wir dem das Gefühl geben, wir müssen uns bei dem rechtfertigen, ne? Mhm. Was? Und? Bloß, wie ich bei ihm dastehe. Ach, bei mir musst du richtig dastehen, Junge. Bei mir ist das klar. Ja. Hast du dich hier bei mir zu beklagen? Natürlich nicht. Ja, wenn was war, dann habe ich das doch immer geregelt, oder? Selbstverständlich. Ja, und jetzt willst du tatsächlich, dass ich zu dem Berger hingehe und dem lang und breit erzähle, wie es hier in meiner Abteilung läuft? Das natürlich nicht. Na, das willst du doch nicht. Du bist doch zufrieden. Sicher. Weißt du noch, wie ich dich aus der Transportkolonne hier rübergeholt habe? Das war's doch nicht so gut, oder? Das vergesse ich Ihnen noch nicht, Herr Kellermann, bestimmt nicht. So ist es nicht gemeint, als ob Sie nicht überall die Hand drüber hielten. Mensch, ich muss ja noch was zum Versand rüberfahren, ein Express. Ja, Kellermann. Herr Rasch. Ja, ich war gerade beim Zusammenpacken. Ach, wieso, macht doch nichts. Auf 5 Minuten kommt es uns nicht an. Ja, bei der Kleinen bin ich tatsächlich in Zweifel. Es geht denen ja nicht gerade gut zu Hause. Alles krank. Sonst? Ja, die dicke Tante, die Frau Hellwig, dachte ich. Die hat ja 2 linke Hände. Ja, 55 ist die. Nee, gesund wird der Mann nicht mehr. Ja, und die 2 Italienerinnen noch. Die auch, klar. So, dauert noch. Naja, dann haben wir noch Zeit. Wie gesagt, mit der Kleinen, das würde ich mir noch überlegen. Mhm. Wiederhören. Hallo? Was sagt denn der Betriebsrat? Eben, der hatte dabei das letzte Wort. Ja, Herr Rasch. Schönen Abend noch. Ja. Oh, der Windhaken macht dicht. Hey! Huch! Was machst du denn hier, Marion? Ich bin erschrocken. Du sagst schon. Was willst du noch hier? Die Ansichtskarte von Dorothee. Dorothee? Ja, Dorothee. Das ist meine kleine Schwester. Die ist mit ihrem Asthma zur Erholung an der Nordsee. Vom Gesundheitsamt. Wissen Sie, mein Vater macht Krach, wenn ich die Karte heute Abend nicht mitbringe. Er zeigt es überall rum. Wie still das ist. Man hört ja jedes Wort. Man macht ja nichts. Ist ja niemand mehr hier. Nicht? Erst hatte ich Angst, zurückzukommen. Ah. Ja, ist so unheimlich hier. Aber dann... Was war denn dann? Dann waren Sie ja hier. Quatsch. Ich glaube, Sie haben vor überhaupt nichts Angst. Das wäre noch schöner, wenn ich vor was Angst hätte. Ja, das glaube ich. So, jetzt muss ich aber gehen. Ach, jetzt ist der Schuh auch noch aufgegangen. Mein Gott, geht das schwer. Das sind aber schöne Schuhe. Ja. Du guckst so wie... Wie guck ich denn? Bin ja gleich weg. Nein, bleib, warte. Sie halten mir die Augen zu. Ja, nicht? Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Lassen Sie doch auf. So. Eine ansehnliche Frau ist sie ja. Und sie hat ihre Rente. Weißt du, Ewald, ein Mann ohne Frau, das ist nix. Das ist klar. Aber bei mir ist ja so gut wie nix los da unten. Nicht? Du sprichst andauernd davon. Was hast du nur davon, dass du es jedem sagst? Das ist eine Tatsache, Willi. Die innere Verbindung ist doch viel wichtiger als sowas, Ewald. Und dass man sich anpasst. Frag mich, was hast du davon? Das verstehe ich nicht. Du regst dich auf. Du machst dich wichtig damit. Man darf sich nicht hängen lassen. Ich weiß, du warst immer energischer. Jetzt redest du wieder so. Reiß dich doch mal endlich zusammen. Man muss dem Ewald jetzt mal Mut machen, Willi. Der Willi ist wie unser Vater. Oh, und? Du bist wie er. Das ist doch richtig. Man muss das Heft in der Hand behalten. Na ja, klar. Das höre ich ständig von dir. Es wird immer schlimmer. Hat jemand was gesagt? Wer soll denn was sagen, sag mal. Tschüss. Else, jetzt habe ich die Pfeifenreiniger drüben liegen lassen. Holst du sie mir mal? Aha. Wo liegen sie denn? Ja, bestimmt nicht im Aquarium. Auf dem Tisch, denke ich. Nur sieh doch einfach mal nach, anstatt rumzustieren. Der Ewald hat es schwer. Der kann sich nicht so durchsetzen. Ja, weil er eine Extrawurst gebraten haben möchte. Manche schätzen einen auch ganz falsch ein. Hier. Verstehst du das? Mutter sagt, sie hätte Angst vor mir. Ich wäre so rau. Sie hätte lieber, wenn du kommst. Verstehst du das? Vor mir sagten sie doch alle das Elschen, weil ich niemand was sagen kann. Hörst du? Was? Ja, ja, ja. Na, stell dir das nur vor. Ach, Gott. Sie redet das einfach nur so dahin. Der Riedel fängt an, offen aufsässig zu werden. Ist ja ganz durcheinander. Dass sich das mit dem Riedel so aufregt. Ja, da macht sich was zunutze. Wenn man mal so einem Mädchen einen Klaps hinten drauf geben würde, dann wird er gleich ausnützen. Die fordern das ja heraus heutzutage. Genau. Vielleicht möchte er, es wäre mehr passiert. Eben, weil noch Zeit ist. Verstehen Sie, Herr Rasch? Ja, gut, wir können ja gelegentlich darüber reden. Ich meine nur, die Kleine ist wirklich besser geworden. Ja, weil es schade drum wäre. Gut, Herr Rasch. Gut. Na, du? Na. Komm rein. Wolltest du nur mal gucken? Ja, glaub schon. Glaubst du? Ja. Gehst du dann, ich meine, nachher, gehst du dann... Dann gehst du an deine Maschine. Ja, wieso denn nicht? Ja, ja, wieso denn nicht? Dachten Sie, ich wollte nicht mehr arbeiten? Ich weiß nicht. Dachten, Sie könnten nichts machen, dann... Weiß nicht. Ja? Vielleicht. Irre. Sind Sie komisch? Ja. Vielleicht bin ich komisch. Neuerdings. Neuerdings? Ach so. Die Marion Küpper ist also plötzlich so gut geworden. So habe ich das nicht gesagt. Am Telefon habe ich Sie so verstanden. Sie wollen sie doch behalten. Ja. Es ist ja schön, wenn sich ein Mensch so ändert. Ach, schon gut, ich weiß ja, Sie haben ein Herz für Ihre Leute. Ja, nur weil sie besser geworden ist. Ja, weswegen auch sonst. Sie brauchen keine Angst zu haben, es gibt ja noch andere Stellen im Betrieb. Gute? Ich meine, also normale. Falzerei. Ruhige Arbeit. Ach so. Ja, wann könntest du denn da hin? Jetzt haben sie es plötzlich eilig. Die Nietmaschinen sind doch noch nicht da. Ja, das ist auch wahr. Immer eins nach dem anderen. Ich sage Ihnen rechtzeitig Bescheid. Ja, gut. Ich meine wegen dem Jugendschutz, nicht? Dass es nicht zu schwer ist für Sie. Ja, ja. Sie ist erst 14. Dass der Kellermann plötzlich so große Stücke auf dich hält? Vom Entlassen ist keine Rede mehr. Keine Ahnung. So halt mal deine Tasse drunter. Danke. Tut er aber. Merkst du das denn nicht? Ich habe nichts Besonderes gemerkt. Ich habe dich gestern Abend nicht rauskommen sehen. Ich stand drüben an der Bushaltestelle. Dann werde ich wohl einen anderen Bus genommen haben. Ich weiß nicht. Müsste mal den Jürgen fragen, ob er das versteht. Du. Lass den Quatsch. Wieso ist denn das Quatsch? Was machst du denn in meinem Büro? Nichts, Vater. Nein, weil du hier rumstehst und liest. Ach so. Das ist der Sportteil. Leg die Zeitung weg, sag ich dir. Sonst bist du schneller draußen, als dir lieb ist. Ja, eben noch den Artikel über den WSV. Tu sie weg, sag ich dir. Sie sind auch nicht zu allen gleich freundlich. Soll ich zurückkommen? Sie haben so geguckt. Da bleibt noch was. Hier, nimm die Buttern. Nimm nur. Oh, mit Schinken. Habe ich mir schon gedacht. Was? Na, dass sie wieder ankämen. Das ist doch anders. Wie denn? Ich will ja was Gutes für dich. Wirst du nicht, was das sein soll. Außer demselben immer. Ich hab das gehört, was der Riedel und Jürgen geredet haben. Hast dem Jürgen was gesagt? Nee. Doch. Nein, wenn ich's doch sag. Hast es ihm gesagt? Ich muss es wissen, es geht für mich um alles. Ja? Ich kann es aus meiner Klamotten nehmen und mir gleich einen Strick kaufen. Nee, verrückt. Was hast du gesagt? Der Jürgen nimmt das bloß an. Ich konnte ja nicht immer Nee sagen, wenn er fragte. Wo ist denn die Marion? Kommt schon gleich wieder. Ich wollte ihr die Pommes frites bringen. Und wo ist der Kellermann? Warum? Ich denke mal... Da hast du allen Grund, du. Ich komme dem Kerl schon auf die Schliche. Ewig hängst du in meinem Büro rum. Ja, nur eben hier, von Mönchengladbach, das wollte ich lesen. Bin gleich fertig. Sie brauchen nicht zu warten. Oder Sie gehen inzwischen zu dem Karl Berger und sagen ihm, wer das mit dem farbigen Mappen war. Nicht ich war das, Sie. Das kann ich gerne tun, ich bin nicht unehrlich. Oh, das höre ich gerne. Aber lesen kann man trotzdem nicht, wenn einen jemand von oben herab anstiert. Ich bin nicht von oben herab, da habe ich keinen Grund für. Ist egal, mich stört das jedenfalls. Sie müssen jetzt die Zeitung weglegen, Herr Riedel. Los, schnell, an der Herr Rasch. Ich an Ihrer Stelle würde mich nicht drum kümmern. Ist nicht gut. Tag, meine Herren. Gehen Sie. Wohin? Nach Hause. Was geht denn hier vor? Verrückt. Hier, der Herr Rasch war Zeuge. Ist mir jetzt egal. Ich sage der Personalabteilung Bescheid. Das gibt ein Eigentor, ich sage es Ihnen. Der Herr Rasch kann es ruhig wissen. Seien Sie nur vorsichtig. Was ist denn nur los mit ihm? Der Riedel verweigert die Arbeit. Das habe ich gesehen. Sie können wirklich sofort gehen, Herr Riedel. Sie hören noch von mir. Damit erschrecken Sie uns nicht, Herr Riedel. Wiedersehen, die Herren. Verstehen Sie das? Keine Ahnung. Der muss durchgedreht sein. Das kann man nicht durchgehen lassen. Ich weiß, sonst hätte es ja nicht gemacht. Der geht jetzt zum Betriebsrat, das kann er ruhig tun. Ich weiß, wie die über den denken. Der hat schon öfters versucht, Leute reinzureißen. Und bei mir wird er damit kein Glück haben. Dass Sie sich mit mir da reingetraut haben? In die Wirtschaft? Ist doch weit genug draußen. Da kommt keiner hin. Was war denn? Nachher haben Sie kein Wort mehr gesagt. Jetzt sagen Sie wieder nichts. Warum denn? Mir hat's gereicht, wie du den Jungs Augen gemacht hast. War überhaupt nicht schlimm. Redest wie ein kleines Kind. Muss doch wenigstens ein bisschen erwachsen sein. Warum soll ich denn das? Na, weißt ja nicht, was du im nächsten Augenblick machst. Wo man mit dir dran ist. Wofür wollen Sie das denn wissen? wofür? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal weg wärst. Ach so. Sowas? Das dürfen Sie nicht mehr sagen. Da werde ich ja ganz durcheinander. Ich muss nach Hause, sonst kriege ich Ärger. Da spielt jemand. Um die Zeit. Die übt. Wieso die? Vielleicht die Tochter. So ein Mädchen, dachte ich. In so Häusern. Die lernen ja meistens Klavier. Das ist klar. Die hat sicher ein großes Zimmer. Für sich. Wo man sie ganz in Ruhe lässt. Schön, hm? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass man einen ganz in Ruhe lässt. Ach Gott. Ich mache Ihnen noch eine Tasse, nicht? Nee, lass mich mal. Sie waren doch schon lange nicht mehr hier. Ich wollte Ihnen nur sagen, was läuft. Er wird ja auch bald nach Hause kommen. Ich will den nicht mehr sehen. Höchstens am Gericht. Ja. Ja, ich verstehe das ja. Wenn jemand sich so richtig geärgert hat, der will das loswerden. Sie sind gut. Geärgert? Wie ein getretener Hund habe ich mich immer gefühlt. Und wenn er hinfällt, kriegt er noch einen Tritt. Und der Betriebsrat, die sind froh, wenn sie mich loswerden. Denen stänkere ich zu viel. Ach Gott, trotzdem... Der soll ruhig vor den Kadi. Wenn ich in einer Woche nicht wieder in der Firma arbeite, zeige ich ihn an. Ja. Ja, sicher. Soll ich Ihnen wirklich keinen Kaffee mehr machen? Nein. Mit ein Stück Kuchen dabei. Danke. Na Mann, wie Sie, muss doch was essen. Sie sind doch bestimmt ein guter Esser, wenn man so kräftig ist. Sagen Sie es ihm aber auch. Natürlich. Sie sind sicher noch nicht verheiratet? Wo soll das jetzt? Nee. Ach, dann sparen Sie sich ja. Eisern. Ich stecke nie Geld ein, das hilft. Aber das hat alles nichts damit zu tun. Ja, natürlich. Sie wissen, was Sie ihm sagen sollen? Was sagen Sie ihm denn? Ja, ich rede einfach mit ihm und höre, was er sagt. Was wollen Sie ihm sagen? Wir hatten mal so ein süßes kleines Kaninchen zu Hause. Was? Nein, dann hören Sie mal zu. Und da hat mein Vater es geschlachtet. Und erst lange nachdem wir es gegessen hatten, da hat er was gesagt. Das war alles so wunderbar. Und wissen Sie, ich vergesse nie, wie ich einmal im Gras auf dem Rücken gelegen bin. Also, das war einmalig, wie die Wolken über mir vorbeizogen. Da habe ich mir gesagt, Else, du schwörst dir jetzt, dass dir nie im Leben ein Mensch böse sein wird. Was reden Sie denn so? Ich kann so schlecht an sowas denken. Verstehen Sie das? Müssen Sie doch verstehen. Ich gehe jetzt. Was ist? Streicheln Sie meine Hand zu. Das nützt aber bei mir nichts. Maria! Ich muss doch gehen. Da hinten steht der Jürgen. Hast du was gehört, was der Riedel machen will? Nee, nichts. Nee, wirklich nicht. Ich muss weg. Ist noch was? Weißt du? Ja, nee, nichts. Ja, was denn? Naja, dass du mal kämst und was sagtest. Irgendwas. Was denn? Was soll ich denn sagen? Also, so irgendwas. Vielleicht lerne ich das ja mal. Später. Wenn ich groß bin. Ja. Was ist denn? Oh, nichts. Bist du krank? Na, ich habe mich nur ein bisschen hingelegt. Ich glaube, es ist der Magen. Hm. Ich hol dir was zu trinken, ne? Ja, danke. War alles in Ordnung im Geschäft? Ja, stell's dahin. Nicht? Es war alles in Ordnung. Ja, ja. Alles war in Ordnung. Habe ich mir gedacht. Ist es schlimm? Ich weiß nicht. Ich kann nur an überhaupt nichts denken. Der Riedel kam wieder an und... Ach ja, der Riedel. Ich meine, die wollen mir was. Diese Kleine, die Marion... Ach ja? Das Kind? Ja, abends blieb die mal länger. Ich war auch da. Was ist? Ach, die Leute reden so schnell. Dieser blöde Riedel. Na klar. Bloß heute... In unser Heim soll man sowas nicht reinbringen, nicht? Hast du was? Nur so ein leichter Stich. Ist schon wieder gut. Was hat Dr. Thiering in der letzten Woche gesagt? Gastritis. Keine Aufregung, sagt er. An überhaupt nichts Unangenehmes denken. Ja, natürlich. Ich habe den Riegel rausgeschmissen. Ja, dann ist ja endlich Ruhe. Ja, wahrscheinlich geht er vors Arbeitsgericht. Und das regelt sich alles, nicht? Hat Dr. Thieringer gesagt, wie lange das dauert mit deiner Krankheit? Nein. Aber das geht so schnell nicht vorbei. Ich fühle das. Wir müssen doch noch mal rein? Sicher. Das Urteil wird doch noch verkündet. Das ist beim Arbeitsgericht genauso wie bei einem anderen. Sie fragen ja gar nicht danach, was der Riedel gemeint hat. Sie wollen es nicht wissen. Was? Sie ist ihrem Gesicht an. Sie wollen nicht wissen, was der Riedel gemeint hat. Vielleicht wäre es für keinen gut. Kann ich mir denken. Ich weiß auch nicht. Außerdem, was alle wissen. Wovon alle reden. Wissen Sie, was das heißt? Täglich Spießruten laufen. Diese Geschichte mit dem aufsässigen Kerl ist ja nun Gott sei Dank vorbei. Wie unverschämt er wurde. In dieser Firma kann man sich sowieso nicht wehren. Wehrt sich mehr Zeitung lesen, das habe ich gern. Und dann sagt er, da wäre noch ein Mädchen gewesen. Das hat auch nicht gewusst, wie es sich wehren sollte. Gratuliere. Na, dieser Blödsinn auch noch. Herr Rechtsanwalt, setzen Sie sich. Sie hatten Glück. So. Über das Mädchen müsste noch gesprochen werden, sagte der Riedel. Was für ein Mädchen, fragte der Richter. Naja, es liegt da bei den Akten. Die Einlassung? Das Mädchen. Na, hier liegt kein Mädchen, sagte der Richter. Ich konnte mir das Lachen fast nicht verkneifen. Ach, diese komische Geschichte, die Sie da aufgeschrieben haben, sagte der Richter. Also so Sachen kommen ja vor, geht uns aber hier nichts an. Es liegt nichts bei der Staatsanwaltschaft und von der Staatsanwaltschaft liegt hier nichts. Das saß. Die Sache war vom Tisch. Wurde überhaupt nicht mehr erwähnt. Sagen Sie mal, Ihnen steht ja das Wasser in den Augen. Was Sie das mit einem machen können. Man sitzt hier vor allem auf dem Präsentierteller. Tja, mein Lieber. Sie sind für die Firma eingestanden. Warum setzen Sie nicht in eine Zeitung? Dass nichts mehr rauskommen kann, dass man niemand mehr zu fürchten hat. Herr Kellermann, die Firma hat zu Ihnen gestanden und steht zu Ihnen. Aber Sie müssen wieder der Alte werden. Der Alte? Ja, jemand, den wir gebrauchen können. Setz dich ruhig, Marion. Ist doch Mittagspause. Hier in Ihrem Büro? Da sieht man uns ja. Was du für einen kleinen Kopf hast. Ach, kommen Sie, hören Sie auf. Möchten wir heute Abend kommen, wie? Woher weißt du das? Kann ich mir doch denken. Ich sollte nicht kommen. Das ist genug, was ich schon angestellt habe. Und hier habe ich schon graue Haare. Und nicht auf einmal habe ich es gemacht, nee. Wochenlang vorher habe ich es schon gewollt. Oh. Sie sind ja ganz schön durcheinander. Deswegen sind Sie doch nicht schlecht. Ja, was ich will, geht nicht. Ich darf nicht. Du hast ja auch jemand. Sie machen sich zu viel Gedanken. So richtig habe ich niemand. Aber was willst du denn? Wenn man heimlich so weitermachte. Merkt ja niemand. Kommen Sie um 8 mit dem Wagen? An der Ecke? Ja. Du hast was davon gesagt. Kein Wort. Ach, ich hab's doch gehört. Überhaupt nichts Genaues. Die wissen gar nicht, wo sie dran sind. Du sollst überhaupt nicht davon reden. Ja, ist ja in Ordnung. Meinst du, mir ist das angenehm? Ist ja gut. Du ziehst dich hoch dran und ich muss mich dafür ansehen. Ach, stell dich doch nicht so an, Mann. Was soll ich denn gesagt haben? Du weißt schon, weil er dich immer so freundlich grüßt. Kann mir doch was drauf einbilden, oder nicht? So, wo nichts drankommt an deinen Meister. Ach, Quatsch. Geht das blöde Gequassel auf. Merkst du gar nicht, dass du mich blamierst? Ich merke mehr, als du denkst. Zum Beispiel, dass du gestern den Kellermann getroffen hast. Das ist nicht wahr. Der Riedel hat euch gesehen. Er hat dir gesagt, er müsste unbedingt mit mir reden. Dann hat er mir gesagt, dass seine Frau von nichts was weiß. Ich soll still sein. Sonst war nichts. Ich hab das nicht nötig, weißt du? Ich brauch niemanden, der sich mit dem anderen trifft. Vielleicht verlobe ich mich bald. Ich hab doch nur kurz mit ihm gesprochen. Ich komm so zurecht. Ich krieg jetzt den großen MAN zum Fahren. Ich würde nie mehr hingehen, wenn er Fragen tät. Da tätst du drauf schwören? Jederzeit. Immer. Ich finde den Kellermann doof. Liegt dir denn was an dem? Ach, überhaupt nicht. Denkst du immer noch, der wäre was Besseres? Das habe ich doch nie gedacht. Kannst ja mal um 7 gucken, ob ich draußen bin, klar? Ich komme dann gleich runter. Ich warte auf jeden Fall auf dich. Wenn sie den Kellermann rankriegen, dann hat er es verdient. Du, ist was los? Mir schon ganz schlecht. Was machst du denn hier auf der Rampe? Nichts, ich habe nur dem Jungen sein Feuerzeug gebracht. So. Wenn ich das so sehe, die machen mit ihnen, was sie wollen. Wer? Ja, vorhin der vom Lager. Also früher waren sie nicht so. Da war ich ein Kerl, nicht? Wieso? Ja, man wehrt sich doch. Was meinst du doch? Wenn das muss, natürlich. Aber sonst? Ja? Ja, die spielen sich alle so auf. Und ich? Jetzt nicht mehr. Ich muss an meinen Platz. Du, Marion. Ja? Ich glaube, die wissen es alle hier. Meine ich auch immer. Vielleicht bilden wir uns das auch nur ein. Wir? Kann ja sein. Ne? Man sollte es nie richtig machen. Man kann alles machen, aber sobald man es richtig gemacht hat, im Bett oder wo, dann kommt man nicht mehr raus. Nicht alle. Manche geben nichts drum. Das habe ich auch immer von mir gedacht. Ich kam sowieso hier vorbei. Die Firma ist hier gleich in der Nähe. Aber die sucht einen Einsteller. Du findest schon noch was, Ewald. Hm? Willst du noch Kissen? Nee? Stehen jetzt so viele Stellen drin. Mich will keiner. Oh, wart doch ab. Ich habe viel davon gelernt, dass du dich nur auf dich selber verlassen kannst. Das merkst du, wenn du mal draußen bist. Da bist du nämlich nix mehr. Sag mal, ist er denn immer so komisch? Ja, ganze letzte Zeit. Ja, es steigt manchen in den Kopf, wenn sie mal was sind. Dann meinen sie auch, sie könnten alle Weiber haben. Vielleicht ist es das. Um Gottes Willen. Meinst du? Ich weiß ja nicht. Du musst ihm merken lassen, dass du nicht alles mitmachst. Irgendwie. Dass er Angst kriegt. Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen sollte. Stell die Tasche nur dahin. Oder hol die Zeitung raus. Es ist etwas später geworden. Ja. Sonst hättest du den Ewald noch getroffen. Gerade vor einer Viertelstunde ist er gegangen. Und wieso hat er es denn so eilig? Man muss sein Auto wegfahren. Hat nur guten Tag gesagt. Mich will er nicht mehr sehen. Ich sage ihm die Wahrheit. Kann er nicht vertragen. Hast du heute wieder gebrochen? Du kommst zu wenig an die Luft. Ja, gerade wollte ich eine halbe Stunde raus. Also, bis 9:10? Ja, so ungefähr. Na bloß, dass ich es weiß. Vielleicht wäre es jetzt gut, wenn man Kinder hätte. Warum? Du wolltest doch keine. Wir haben uns trotzdem immer schön lieb gehabt. Nicht? Ja, sicher. Manchmal kam es mir so vor, als macht es dir keinen Spaß mehr. Ja, hat es dir denn immer Spaß gemacht? Natürlich. Muss es doch. Ist doch selbstverständlich. Wäre mir schrecklich, wenn dir auf einmal alles gleichgültig wäre. Also, wenn du darauf kommst. Na, später machen wir alles richtig. Ja, du, ich geh mal. Ist was mit dir? Ich meine, im Betrieb? Nee, da ist alles in Ordnung. Du, Willi? Ja? Oh, wenn da irgendwas wäre. Ja, was denn? Was denn, verdammt? Na, egal was, egal. Ich tät mir was an. Ja, was denn, verdammte Scheiße? Ich weiß doch nicht. Aber ich tu mir was an. Ach, mit mir wirst du nie irgendwas erleben. Ich wollte auch gar nicht kommen. Trotzdem haben sie gewartet. Ich wusste nicht, was ich sonst anfangen sollte. Ach so. So eine Unruhe. Die habe ich auch immer. Kann man hier nicht reingucken, wenn da einer hält? Nee, hier erkennt einen keiner im Auto. Ich kann nicht mehr kommen. Ach so. Also nie mehr? Nein, nie mehr. Ach so. Was war denn? Der Riedel hat uns gesehen und es dem Jürgen gesagt. Wenn ich sie noch mal treffe, lässt er mich laufen. Tut es dir leid? Wenn wir uns nicht mehr sehen? Nö. Nee? So. So schlimm ist das nicht. Ach so. Ich hab Angst. Wenn ich mit dem Jürgen zusammenleben müsste. Aber anders geht das auch nicht. Ne? Sie haben noch was bei mir im Salzfass liegen. Mir hat das gut getan, dass Sie reingefallen sind mit mir. Schließlich habe ich es damals aus Angst gemacht. Dass du entlassen wirst? Genau. Sie waren doch ein Biest. Ich hätte mich gefreut, wenn man sie so richtig am Arsch gekriegt hätte. Aber ich musste doch so sein. Wieso? Jetzt geht's doch auch, wo sie anders sind. Ja, jetzt. Sie machen doch nicht irgendeinen Blödsinn. Kann dir doch egal sein. Nicht wahr? Keinen Blödsinn machen. Eigentlich bin ich noch viel zu klein. Jetzt habe ich sowas am Hals. Komm, lass uns zusammen ein Stück gehen. Warten Sie erst mal. Sie haben die Haare durcheinander. Sie müssen sich kleiner machen. So. Ja, bin ich so klein genug? So, jetzt reicht es. Moment doch. Stillhalten. Aber nicht, dass Sie mich auf einmal hauen. Also Schluss jetzt. Ich hab's doch gewusst, Sie können es nicht vertragen. So. Ist das so? Na, also dann mach mal fertig. Du bist doch wie alle. Jetzt hast du gesagt. Kann ich doch. Oder? Ah, na, Abend, Herr Rasch. Na? Haben viel zu denken, was? Ist nicht immer leicht mit den Rabauken. Nicht leicht. Sie sind trotzdem noch zu weich, Herr Killermann. Ich muss es Ihnen mal sagen. Sie haben die Abteilung nicht mehr in der Hand. Herr Tetzel meint, wir müssen morgen mal miteinander sprechen. Ja, bisher hat mir das keiner gesagt. Aber was soll ich denn noch tun? Mit dem Hammer draufhauen? Wissen Sie, wo wir hier sind? Nur vor Gewalt haben die Respekt. Brauchen deswegen nicht gleich den Hammer zu nehmen. Sie müssen hart sein. Kann ich wohl nicht mehr. Aber wieso denn? Wenn einer was gemacht hat. Wer hat denn hier was gemacht? Wer? Es kommt immer darauf an, dass die Firma hinter einem steht. So. Und wie ist es denn, wenn es derjenige gemacht hat, weil sie was zu fressen haben muss? Ja. Wenn man nichts mehr machen kann. gar nichts. Ja, das ist es also. Wären Sie eventuell bereit, in der Kontrolle zu arbeiten, Herr Kellermann? Wir haben daran gedacht. So weit ist es also mit mir. Komisch, auf einmal dachte ich, geh mal gucken bei der Else. Aber dass du gleich an sowas denkst? Ja, ich weiß auch nicht. Auf einmal kam mir das so, ich denk sie mal nach und tatsächlich, das Auto stand in der Garage. Ich verstehe das alles nicht. Ja, ich kann's ja auch nicht glauben. Ach Gott. Braucht ja nicht zu sein. Das sag ich mir ja auch immer. Er war immer anständig. Ja. Darum verstehe ich ja auch nicht, dass er sich nicht meldet. Er war zu anständig, um mich so hängen zu lassen. Anständig war er bis auf die Knochen. Richtig. Vielleicht ist er durcheinander. Läuft vielleicht irgendwo durch den Wald. Wenn er richtig anständig wäre, würde er doch anrufen. Wein mal ruhig ein bisschen. Hör mal, Else, du hast doch gesagt, du hättest dich immer unter Druck gefühlt. Nein, das habe ich nie gesagt. Also du hängst doch an ihm. Alle Leute hängen aneinander, auch die, die sich streiten. Er hat immer so spöttisch getan, weil ich gern in der Wirtschaft sitze. Bin ihm gern unter Menschen. An seinem Gesicht, da konnte man es dran sehen, dass er denkt, der bringt es ja doch zu nix. Aber ich habe ihn deswegen nicht gehasst. Da stehe ich drüber. Wir sollten jetzt nicht so reden. Was der Rasch da drin bloß sucht. Der räumt dem Kellermann seinen Schreibtisch aus. Vielleicht weiß der schon was. Also wohin hat er gesagt, er wüsste nichts? Das sagt er bloß so. Vielleicht macht er einfach mal einen Tag blau. Aber das tut der nicht. Nee, das tät der auch nicht. Der ist nicht wie die anderen hier. Ach, merkst es? Ich wusste doch immer, dass mit dem was los ist. Mensch, regt einen das auf. Manche gehen eben Zigaretten holen und kommen nie wieder. Oh, sag bloß. Die fallen dann ins Bierglas. Manche sind auch schon in die Fremdenlegion. Du, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass der hier wieder zurückkommt. Der Rasch, der will was von dir. Wo ist der Meister Vrusso, Marion? Weiß nicht, Herr Rasch. Er hat gesagt, er käme in 10 Minuten zurück. Halten Sie mal den Beutel auf hier. Ich muss seine Sachen hier ausräumen. Na, sowas. Nie gesehen, dass er sich selbst welche gedreht hat. Ach, eine Zahnbürste. Falls er mal zum Zahnarzt musste, der Kellermann. Pingelig war er ja. Bis auf eine Ausnahme. Ist er krank? Wie geht's ihm denn? Eine Schieblehre. Da weiß man nicht, gehört sie nur der Firma oder ihm. Wie es einem eben geht, wenn man 10 Tage im Wald hängt. Hör mal. Ich weiß schon, was Sie wollen. Ich war schon beim Arbeitsamt. Wegen einer neuen Stelle. Sie hörten Kellermanns Prozess von Karl Otto Mühl.